Deutschlandfunk. Nachtradio. Und das heißt heute wieder Soundcheck. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Im Studio ist Günther Jansen. In dieser Sendung kommen besonders diejenigen auf ihre Kosten, die laute, verzerrte E-Gitarren mögen, dabei aber auch gerne einen schönen Song hören wollen. Und dazu stecken wir mit unserem Thema einen ziemlich großen Zeitraum ab, von tief in den 80ern bis in dieses Jahr 2007. Bis 3 Uhr dreht sich hier alles um die amerikanische Band Dinosaur Jr. In diesem Frühjahr erschien ein neues Album von Dinosaur Jr., Beyond. Es war nach 10 Jahren Pause das erste unter diesem Namen. Aber nimmt man die klassische Besetzung der 80er Jahre, dann hat es fast 2 Jahrzehnte gedauert bis zur Wiedervereinigung. Die Anfänge von Dinosaur Jr. gehen zurück bis in die frühen 80er Jahre. Da spielten Jay Mathis, Jay für Joseph, und Lou Barlow schon zusammen in der Hardcore-Punk-Band Deep Wound. Meshes damals noch am Schlagzeug, Barlow an der Gitarre. Aber Meshes wollte eine andere Musik machen, mit eigenen Songs irgendwo zwischen Neil Young und Black Sabbath und was nicht sonst noch alles. Oder laute Country-Musik. Er wollte Gitarre spielen. Barlow wechselte zum Bass und in Emmett Patrick Murphy fanden sie einen Schlagzeuger, dessen frühere Band hieß All White Jewry. Und dieser Emmett Patrick Murphy ist allgemein aber nur bekannt als Murph. Die drei fanden sich also 1984 in Amherst im US-Staat Massachusetts und genau dieselben Musiker, einige Jahre älter, haben das neue Beyond-Album eingespielt, daraus eben zu Beginn Crumble. Und hier, 22 Jahre zurück, 1985, das erste Stück vom ersten Album Bulbs of Passion. I sit queasy, jittered, uneasy. The toll that looms, the loss I dread. I buckle when my judge clutches, questioning my treatment of an ego underfed. Ripple pod be understood. No one satisfied with merely a cut. So they sabotage their own livelihood. We'll be right back. In der ersten Stunde geht es musikalisch vor allem um die frühen Dinosaur Junior, also die ersten Alben in den 80er Jahren. Eben hintereinander jeweils die Anfangsstücke aus den ersten beiden Alben. Das Debütalbum erschien 1985 noch unter dem Namen Dinosaur, aber eine Alt-Hippie-Gruppe aus Kalifornien zwang sie, sich umzubenennen. Die hießen The Dinosaurs. James Mathis hing deshalb das Junior an, also ab Ende 86 Dinosaur Junior. Es ist auch gar nicht so, dass die Band von Anfang an erfolgreich war. Das erste Album verkaufte sich zum Beispiel im ersten Jahr gerade 1500 Mal. Aber das änderte sich entscheidend, als Sonic Youth sie einluden, auf einer US-Tour im Vorprogramm zu spielen. Und als dann 1987 ihr zweites Album erschien, You're Living All Over Me, da wurde das von der Presse gleich ganz anders wahrgenommen. Es galt von Anfang an als ein Klassiker des US Underground und später in der Rückschau als Meilenstein des Indie-Rock, als direkter Vorläufer für spätere Welterfolge von Nirvana und anderen aus Seattle zum Beispiel. Und nach You're Living All Over Me gleich noch einmal zurück zum Debütalbum zwei Jahre vorher. Wenn man das heute kauft, neu aufgelegt auf CD, dann steht da auch Dinosaur Junior drauf, aber 1985 hieß es nur Dinosaur, ich sagte es. Daraus gleich The Leper. Vorher noch ein Kuriosum, ein kleines Instrumentalstück von einem Sampler 1991, Guitarorists heißt er, im Untertitel eine Zusammenstellung von 26 Instrumentalstücken der Gitarristen von Sonic Youth, Dinosaur Jr., also Jay Mathis, Big Black, Galaxy 500, Spaceman 3, Butthole Surfers und anderen. Thank you. Wir sind immer noch mitten in den 80er Jahren. Damals brachte Jay Mathis mit seiner Art, Gitarre zu spielen, so etwas wie frischen Wind in die alternative Szene. Das war zum einen sein Sound, und durch Mathis, und das ist eigentlich wichtiger, wurden Gitarrensoli plötzlich wieder hoffähig. Und das galt ja in Punk und Hardcore immer als unmöglich, Gitarristen, die einen instrumentalen Mittelteil spielen, der auch mal 2-3 Minuten dauert. Manchmal ist heutzutage gar nicht mehr erkennbar, welche Bands zu einer bestimmten Zeit wirklich wichtig, stilbildend für viele andere waren. Dinosaur Junior ist so eine, mit großer Ausstrahlung. Und wir machen wieder den Wechsel von Album Nummer 1, The Leper, eben zu Sludge Feast vom 2. Jetzt. We'll be right back. Ich spiele in diesen 2 Stunden nicht nur von den regulären Dinosaur Junior Alben, wie vorhin ja schon aus einem Sampler mit Gitarristen der alternativen Szene. Eben zum Beispiel ganz kurz Jay Masses Solo, Gesang und akustische Gitarre von einer Vinyl-Single 1988, aufgenommen live bei Radio 107 hier ganz in der Nähe von Köln, Throwdown. Und noch einmal ein untypisches Dinosaur Junior Stück. Es war aber mit enthalten auf dem 87er Album You're Living All Over Me. Und zwar ist es von Lou Barlow ganz alleine aufgenommen worden unter ziemlich abenteuerlichen technischen Umständen auf Kassettenrekorder. Es war praktisch damals schon sein Seitenprojekt, was etwas später nach seinem Rauswurf dann Sabado wurde. Hier jetzt Poledo. Das ist von Lou Barlow solo, aber vom 2. Dinosaur Junior Album. feel its way. I can't ignore, I can't exist. The door is locked and on my mind it's anytime you want me. I feel good all over. Spending all my time. Nach einer frühen Kassettenaufnahme noch zu Dinosaur Junior Zeiten, eben Lou Barlows eigene Band Sabado. Zwischen Jay Mathis und Barlow kam es Ende der 80er Jahre zu immer größeren Auseinandersetzungen. Da war wohl viel im Spiel. Zwei Dickköpfe konnten schließlich nicht mehr miteinander, so dass es nach dem dritten Album Buck von 1988 noch eine Tour gab, aber danach gingen die beiden getrennte Wege. Sabado war zunächst eine Art Home-Recording-Projekt, entwickelte sich aber in den 90er Jahren mehr und mehr zu einer richtigen Band mit mehreren Alben und einer treuen und immer größer werdenden Fanbasis. Das Stück eben hieß It's All You von 1999. Aber zurück zum Dinosaur Junior Album, zum dritten Album Buck, der Indie-Hit Freak Scene. Try you. It's always weirdness. Why you dig it much too much to fry you? The weirdness flows between us. Anyone can tell to see us. Freak scenes can't believe us. Or can it just be cool and free us? Thank you. I'll kill you. Just don't let me fuck up, will you? 'Cause when I need a friend, it's still you. Mächtige Gitarren, diesmal das Ganze etwas zäher. The Post vom letzten Album in Originalbesetzung 1988, Buck. Und bis zu den Nachrichten hören wir schon mal in die 90er Jahre Dinosaur Junior rein. Lou Barlow war nicht mehr dabei. Es sind mehr und mehr fast Jay Masses Soloalben. Vier waren es für eine große Plattenfirma. Zum Beispiel 1993 hieß das Album Where You Been. Daraus auch doch ziemlich anders. Not the same. Can't explain the road you run. Im Soundcheck geht es heute um Dinosaur Junior, die Band von Sänger, Stückeschreiber und vor allem Gitarrist Jay Mathis. Zum Schluss der ersten Stunde noch Green Mind, Titelstück aus dem ersten Album 1991 nach dem Split der Originalbesetzung Ende der 80er. Deutschlandfunk.